Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Willkommen zu unserer Hörspiel-Ursendung. Birdie, die Geschichte zweier Jugendfreunde, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in einem amerikanischen Militärhospital wiederfanden, erzählt William Wharton in seinem 1978 erschienenen Roman. 1985 wurde die Verfilmung dem Spezialpreis der Jury in Cannes ausgezeichnet. Jahre später, 1997, schrieb Naomi Wallace das Theaterstück Birdie auf Grundlage des Romans. Naomi Wallace ist eine der bekanntesten und mit vielen Ehrungen bedachte amerikanische Theater- und Drehbuchautoren, die allerdings von deutschen Bühnen noch entdeckt werden muss. Um einige ihrer Arbeiten zu nennen: Slaughter City, The War Boys, In the Heart of America, A Gulf War Drama und Trestle at Pope Like Creek. 1999 bekam sie den mit $285.000 dotierten Genius Grant, der von der MacArthur Foundation verliehen wird, nicht nur an Schriftsteller, sondern auch an Wissenschaftler. Das war sozusagen ihr Ritterschlag, zu den wichtigsten Autoren der USA zu gehören. Mit dem National Poetry Award wurde sie für ihren Gedichtband To Dance a Stony Field geehrt. Was Naomi Wallace über ihre schriftstellerische Arbeit zu sagen hat, erfahren Sie nach unserer Ursendung in einem Interview mit der Autorin. Wir haben genug. Lass uns abhauen, bevor wir erwischt werden. Nur noch ein paar, ey. Gib mir nicht dauernd so einen Ramsch. Weiter unten sind ein paar von der besseren Sorte. Versuch mal, eine blaugestreifte zu erwischen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich auf unserem Dachboden? 18. Heute Nacht werden es 30. Wir haben genug, Birdie. Lass uns jetzt von diesem blöden Wasserturm runter. Auf der Latte da unten sitzt eine weiße Königin. Ich kann sie hören. Halt mich fest, Al. Vorsicht, Birdie. Beug dich nicht so weit vor. Ich komm fast dran. Scheiße, Birdie! Zieh mich hoch. Halt dich an meinem Arm fest. Ich kann nicht. Doch! Zieh mich! Gott, Scheiße! Zieh! Jesus Maria, ich hab mir in die Hosen gepisst. Sie! Ich schaff's nicht. Okay, Al, ich versuch's. Was? Ich lande auf dem Kohlehaufen. Da runter, du bist verrückt. Ich kann's schaffen. Das ist glatter Selbstmord. Ja! Nein! Birdie von William Wharton. Hörspiel nach der Bühnenfassung von Naomi Wallace. Aus dem Amerikanischen von Falk Richter. Ein Glaskiefer. Klingt etwas merkwürdig. Naja, nicht direkt Glas, Sir. Der Kiefer war zerschmettert, also mussten sie ein paar Metallteile einbauen. Ein Schlag aus dem richtigen Winkel könnte die Schrauben lockern. Mein Gehirn erschüttern. Dann rate ich Ihnen aufzupassen, dass Ihnen nie jemand eine reinschlägt, nicht wahr? Sergeant. Ja, Sir. Richtig, Sir. Junger Mann, ich bin Major, aber ich bin auch Arzt. Wie finden Sie Kentucky? Ich war noch nie hier. Enttäuschend, würde ich sagen. Wirklich? Warum denn? Kentucky ist doch der Blaugrasstaat. Im Bus hierher habe ich nur grün gesehen. Blaugras ist eine Grasart. Das ist grün. Viele Besucher machen diesen Fehler. Tatsächlich, Sir. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich Sie herkommen lassen vom Krankenhaus in Dix, aber nicht wegen Ihres Kiefers. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Mit Ihrem Freund. Da bin ich mir nicht sicher, Sir. Was ist denn los mit ihm? Was ist denn los mit ihm? Sagen Sie, wie lange sind Sie schon Freunde? Seit unserem 13. Lebensjahr. Beste Freunde? Die besten Freunde. Tatsächlich. Hatten Sie beide noch andere Freunde? Oder waren Sie meistens unter sich? Sergeant. Meistens nur ich und Birdie. Alles, was Sie mir erzählen, bleibt vertraulich. Das versichere ich Ihnen, Sergeant. Danke. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie bei Ihrem Freund. Ich komme noch dahinter. Das verfolgt mich nachts. Was denn, Sir? Die Fragen, warum er ist, wie er jetzt ist. Ekelhaft. Faszinierend. Dabei schätze ich Fragen nicht. Ich schätze meinen ruhigen Schlaf. Ich erinnere mich, Sir. Als Kind hatte ich den auch. Okay. Columbato. Morgen früh, bevor Sie Ihren Freund sehen, treffen wir uns wieder. Hier. Hoffen wir, Sie können während Ihres Aufenthalts Kontakt zu ihm bekommen. Das ist wahrscheinlich unsere beste Chance. Melden Sie sich morgen früh um 9. Na los. Fick ihn mit deinem Salut. Sir. Wegtreten. Arschloch. Siehst du? Wenn der Zug vorbei ist, fliegen sie zur selben Stelle zurück und machen wieder dasselbe wie vorher. Wieso fliegen sie nicht weg, wenn ein Auto vorbeifährt? Bei den Autos bleibt der Geräuschpegel immer gleich. Die Bahn kommt nur alle 8 Minuten. Die da. Die ist der Leitvogel. Ist sie nicht? Die da. Die führt sie an. Woher willst du das wissen? Da ist ein Pärchen. Aha. Ihr Nest ist genau über uns. Genau wie bei Menschen bleiben sie meist als Paare zusammen. Und ficken so ziemlich das ganze Jahr durch. Such dir eine aus. Irgendeine. Ich lass sie zu mir kommen. Ja, sicher. Such eine aus. Die da. Die Schmutzige da, die sich unterm Flügel rumpickt. Hab ich. Das gibt's nicht. Wie machst du das? Ich ruf ihn zu. Du kannst nicht einer bestimmten Taube aus einem ganzen Schwarm zurufen. Ende! Hab ich gerade getan. Fast 3 Monate ist er schon hier. Sie wussten lange nicht einmal, wer er ist. Mussten alle Akten durchwühlen nach einer vermissten Meldung aus Waiheke. Waiheke? Dort ist er angeschossen worden. Dann hat er auch noch Malaria und ich muss ihn füttern. Was heißt denn füttern? Kann Birdie nicht allein essen? Er isst einfach nichts. Will gefüttert werden. Ich fütter ihn mit einem Löffel. Ich schaufel es einfach rein. Hört sich toll an. Ich bin aus Steubenville, Ohio. Warum bist du hier? Ich bin KDV. Kriegsdienstverweigerer? Erzähl keinen Scheiß. Schwer für meine Mutter. Sie kann sich keinen goldenen Stern ins Fenster hängen. Wenn du Glück hast und dein Sohn oder dein Mann oder dein Bruder kommt im Krieg um, darfst du dir einen goldenen Stern ins Fenster hängen. Und dann bist du Mutter, Frau, Schwester des goldenen Sterns. Und wenn du Mutter eines KDV bist? Dann schicken dir die Damen aus der Nachbarschaft ein blaues Halstuch mit einem gelben Stern. Auf sowas muss man eben gefasst sein. Sie findet Scheiße auf der Terrasse, am Türgriff und keine Hundescheiße. Was ist mit deinem Gesicht? Die Ärztin Dick sagen, alles ist okay. Sie sagen, ich werde schon okay aussehen, kaum Narben. Nicht, dass es vorher besonders toll war. Trotzdem habe ich diese verrückte Idee. Ich komme aus diesem Verband hervor wie ein Schmetterling, während ich früher eine Raupe war. Da bist du genau am rechten Ort mit so einem Märchen. Nur, ich will dieses Ding gar nicht abnehmen. Nicht wegen dem, wie ich dann aussehe. Ich bin nur noch nicht fertig damit, Raupe zu sein. Würdest du sagen, Raupe, dass die meisten Jungs in deinem Verein kämpfen wollten? Wenn die Artillerie mal da ist, kenne ich eigentlich keinen mehr, der sich mit Begeisterung in den Krieg stürzt. Der Einzige, der mir da einfällt, war ich. Kriege kann man verhindern. Jeder Einzelne. Interessierst du dich für Motoren? Ich hab's endlich geschafft, Al. Bin vom Dach der Veranda gesprungen, ohne mich zu verletzen. Nicht wirklich. Birdie und ich, wir waren Motorfreaks. Ich beuge mich runter, springe los wie ein Taucher mit geöffneten Armen. Und dann, mitten in der Luft, ziehe ich mich zusammen und stoße meine Füße nach vorne, kurz bevor ich den Boden berühre. Wie Motoren funktionieren, war für uns reine Magie. Ich klappe mich zusammen, sowohl in die Richtung meines Sprungs, als auch in vertikale Fallrichtung. Je mehr man eine horizontale Bewegung entwickeln kann, desto leichter kann man die Anziehungskraft ausgleichen. Mein Alter hat Chevys gekauft, weil die Mafia einen Fili in Autohandel hatte und er sie praktisch umsonst bekam, wenn er seinen alten eintauschte. Ein guter Deal. Er war Klempner, hatte keinen Cent. Wir waren die Einzigen in der Straße, die sowas wie ein neues Auto hatten. Komm, ich zeig's dir. Du solltest Weiß davon erzählen. Vielleicht hilft es ihm weiter und er kann Birdie helfen. Zulassen, dass so ein Arschloch wie Weiß ihn zurückholt? Ich baue ein Vogelhaus in meinem Zimmer. Deine Ma erlaubt das? Sie findet's nicht gut, aber Dad sagt, solange ich in der Schule meine Noten halte, ist es okay. Jetzt, wo ich einen zweiten Vogel habe, muss ich den Käfig vergrößern. Lust zu helfen? Weiß nicht. Ich werde sie züchten. Den neuen nenne ich Alfonso. Aber nur mit PH. In unserer Gegend bin ich der einzige Alfonso mit F. Warum nach mir? Er ist dauernd auf Kampf aus. Und wie heißt er richtig? Weiß ich nicht. Ich kann auch nicht genug Kanariensprache, um ihn zu fragen. Glaubst du, Birdie ist verrückt? Das ist noch gar nichts. Der Typ ihm gegenüber weigert sich, irgendwas anzuziehen. Hockt in der Mitte seiner Zelle wie dein Freund. Aber wenn du versuchst, in seine Zelle zu gehen, kackt er in seine Hände und bewirft dich damit. Macht echt Spaß, ihn zu füttern. Warum bleibst du dann? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Warum nennst du ihn Birdie? Er ist vom Dach eines Wasserturms gesprungen. War einen Monat im Krankenhaus. Es war in allen Zeitungen. Da war ein Bild mit einer gepunkteten Linie, wo er abgesprungen, und ein Kreuz, wo er gelandet ist. Die Reporter haben mich gefragt, was passiert ist. Ich hätte niemals was von Fliegen sagen sollen. Dann kam die Sache mit den Vögeln raus. Als er wieder in die Schule kam, nannte ihn jeder Birdie. Also ist er gesprungen, oder was? Wie soll man das nennen? Er hob ab. Eigentlich hätte es ihn zerschmettern müssen. Als er aus dem Krankenhaus kam, sah er noch mickriger aus und blass wie ein Mädchen. Ihr wart euch richtig nah. Wie nah ist nah? Zwischen meinem 13. und 17. Lebensjahr habe ich mehr Zeit mit Birdie verbracht als mit irgendjemand anderem. Klar war ich hinter Mädchen her und Birdie hat mit Vögeln gespielt, aber er war im Grunde der einzige Mensch, dem ich mich jemals nahe gefühlt habe. Die Leute haben immer gesagt, wir hören uns total gleich an. Wir haben auch beide immer zur selben Zeit dieselben Sätze gesagt. Klingt, als hättest du ihn geliebt? Was zum Teufel glaubst du, erzähle ich hier die ganze Zeit? Ich meine, geliebt. Du meinst, wie zwei... Genau. Willst du mir einen Gehirneinlauf verpassen? Das Einzige, was Weiß und dich interessiert, ist, ob wir miteinander gevögelt haben. Ist das wichtig? Ich glaub's nicht. Du musst es nicht glauben, Al. Es ist Wissenschaft. Dagegen kannst du nichts machen. Wenn du deine Zunge an eine gefrorene Eisenbahnschiene hältst, bleibt sie daran kleben. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ich kenne dich, Birdie. Du glaubst nur, weil du es sagst, versuch ich's. Und dann lachst du dich schlapp, weil ich vor dir auf den Knien liege und Eisenbahnschienen ablutsche. Lass uns die Schlittschuhe holen. Wenn sogar das Wasser in der Schultoilette einfriert, ist der Teich steinhart. Was wettest du? Auf die Schiene. Ich will nicht wetten. Ich will den Teich ausprobieren. Kommst du mit? Okay, Birdie. Du hast gewonnen. Tu's nicht, Klar. Du bist ein neunmal kluges italienisches Arschloch. Und jetzt liegst du auf den Knien und klebst fest. Du musst ziehen. Steh auf, Al. Sofort, steh auf. Kann ich meine Zunge reiß ab. Willst du sterben? Hilf mir. Birdie. Pipka. Wir brauchen heißes Wasser. Wir haben kein heißes Wasser, Al. Was? Auf meine Zunge. Ich kann nicht. Du bist doch mein Freund. Piss auf meine Al. Piss. Oder ich schlag dich tot. Ihre Papiere sind heute Morgen eingetroffen, Sergeant. Was für ein Kriegsgericht war das? Schnellgericht, Sir. Und, wie lautete die Anklage? Ich möchte, dass Sie offen reden. Angriff auf einen Unteroffizier. Haben Sie diese Gewaltausbrüche häufig, Alfonso? Nein, Sir. Nicht häufig, Sir. Macht es Ihnen etwas aus, mir zu erzählen, wie das passiert ist? Ich würde gern etwas mehr darüber hören. Ich war erst ein paar Wochen bei der Armee, Sir. Ein Corporal in Fort Cumberland packte mich am Arm und ich reagierte instinktiv, Sir. Verstehe. Sind Sie als Kind gern zur Schule gegangen, Alfonso? Ja. In der Grundschule hatten wir bei Nonnenunterricht. Waren Sie ein guter Schüler? Waren Sie häufig unkonzentriert? Meine Noten waren in Ordnung. Durchschnitt. Ich habe in der letzten Reihe gesessen. Nichts Besonderes. Und mir vorgestellt, Durchschnitt eben, wie die Nonnen unter ihren langen, schwarzen, heißen Kleidern menstruieren. Warum haben Sie beschlossen, Psychiater zu werden, Sir, und mit Verrückten und Spinnern zu arbeiten? Ich meine, wussten Sie das schon in Ihrer Schulzeit oder ist Ihnen das mehr so zufällig über den Weg gelaufen? Sir. Ich arbeite nicht ausschließlich mit Abnormen, Alfonso. Bei vielen Leuten ist es nur eine Kleinigkeit, die ihnen zu schaffen macht. Und ich kann ihnen helfen, den Fehler zu beheben und ihnen das Leben erleichtern. Die Armee zahlt für das hier? Die Armee ist gar nicht so schlecht, Sergeant. Krieg führen ist nie angenehm, unter keinen Umständen. Aber die Armee sorgt für ihre Leute. Mich hat sie versorgt, Sir. Wie war Ihr Vater? Mein Vater ist noch am Leben, Sir. Entschuldigung. Natürlich. Wie kamen Sie mit ihm aus? Wir waren immer gute Kumpels. Zwei Tritte in den Arsch bedeutet, er ist stolz auf dich. Wir haben Modellflugzeuge gebaut, zusammen gezeltet. Solche Sachen. Eine Kopfnuss und ein Schlag in den Magen bedeutet, er hat dich lieb. Ein Prachtkerl und die beste Mama der Welt. Sie hat einfach die Tür zugemacht und gewartet, bis es vorbei war. Womit verdient Ihr Vater seinen Lebensunterhalt? Bei der Stadtreinigung. Macht Abwasserkanäle sauber. Kommt abends durch den Hintereingang und schrubbt sich ab mit einer großen Scheuerbürste. Er schneidet seine Fingernägel so kurz, dass man denkt, er hat sie abgebissen. Wenn er sich abends zum Essen an den Tisch setzt, würde man nie drauf kommen. Dass er den ganzen Tag in Scheiße gewartet ist. Wir sind arm, aber sauber. Wir sind froh, dass unsere großartige Nation uns eine Chance gegeben hat. Sir. Standen Sie dem Patienten nahe? Riech mal das Meer. Schau dir die Möwen an. Ja, das tat ich. Ganz ruhig, es ist bloß ein Ozean. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Wasser auf einmal geben kann. Wir müssen los, Birdie. Ich muss rein. Auf keinen Fall. Ich lerne schwimmen. Jetzt, heute. Er war immer völlig normal, Sir. Genau wie ich. Verdammt nochmal, Birdie. Mein Alter macht Hackfleisch aus mir. Arm, aber aus einer ordentlichen Familie. Er war gut in der Schule. Man schwimmt eigentlich über und nicht unter Wasser. Kein Genie, Sir. Aber er war auf dem Gymnasium und hatte fast überall eine 2. Könnten Sie mir sagen, Sir, was mit ihm passiert ist? Ich habe mit seinen Eltern gesprochen. Sie kamen hier runter, um seine Identität zu bestätigen. Er war schon mehr als einen Monat vermisst. Birdie! Sie haben ihn wiedererkannt, aber es gab keinerlei Reaktion von Seiten des Patienten. Das sieht ihm aber gar nicht ähnlich, Sir. Du musst es probieren! Es ist wie Fliegen im Wasser! Nur fester und dunkler. Mein Alter schlägt mir die Fresse ein, weil ich die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen bin. Er wird dich nur verprügeln. Umbringen kann er dich nicht. Ich muss dir was sagen. Ich hab's dir nie erzählt. Als du im Krankenhaus warst, hat deine Mutter die Tauben weggeschafft. Die Tauben sind abgehauen, Al, weil niemand sie gefüttert hat. Auch die, die wir in der Nacht auf dem Wasserturm gefangen haben. Al, ich versuche schwimmen zu lernen. Also gut. Die Vögel sind weggeflogen. Wahrscheinlich sind sie schon in Florida. Lass uns nicht mehr nach Hause gehen. Ich habe eine Idee. Zähl, wie lange ich unter Wasser bleiben kann. Nie mehr. Haben Sie jemals irgendetwas beobachtet, das einen Hinweis darauf geben könnte, wie dieser plötzliche 21 katatonische Zustand zu erklären ist? 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, Birdie? 9, 30, Birdie! Birdie! Komm schon, Birdie, ich bin's, Al. Hab extra den langen Weg aus Dix gemacht. Hör auf. Was soll diese Irrenhaus-Scheiße? Der Krieg ist vorbei. Hitler, Mussolini, Tojo, die ganzen Scheiß-Typen kaputt. Ey, Birdie, erinnerst du dich, wie wir unseren ersten Taubenschlag gebaut haben? 10 Pärchen und 2 Hähne extra. Nur das Beste, kein Ramsch. Als wir die ersten verkauft haben, hat uns deine Mutter die ganzen Taubenscheiße von der Veranda schrubben lassen. Sie hat die ganze Veranda neu streichen lassen von unserem ersten Taubengeld. Oh Mann, Birdie, deine Mutter war eine blöde Kuh allererster Güte. Du bist alles, was ich sein will. Hör auf damit, ja? Ich bin's, Al. Ich bin allein. Wie du. Du siehst echt traurig aus. Ich will, dass du mich liebst. Das mit uns beiden oben auf dem Wasserturm, Birdie. Das war abgedreht. In der Nacht hast du mich fast überzeugt, dass du halb Mensch, halb Vogel bist. Ich will, dass wir uns ganz nah sind. So nah, wie sich Lebewesen nur kommen können. Tina, kann das sein? Hör zu, Vogel. Ich hab keinen Bock mehr, gegen deinen Hinterkopf anzuquatschen. Hörst du mich? Vielleicht hörst du besser, wenn ich dir ein paar Kopfnüsse verpasse. Hier. Nimm es von meinen Lippen. Ja. Genau so. Genau so. Hey, Birdie. Was zum Teufel hat deine Alte mit all den Baseballen angestellt? Du bist gelb. Das Gelb einer Zitrone. Ich rieche dich. Dein Geruch ist wie dein Flug. Sanft. Beinahe geräuschlos. This program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities in the principal island of Oahu. 41. 42. Wo warst du denn die ganze Zeit? 3. Die Alte wollte mich nicht vor die Tür lassen. 4. Bis die schlimmsten Schwellungen weg sind. 5. Du hast 5 oder 6 Farben auf dem Rücken. 6. Das passiert mir nie wieder, dass mich jemand so zusammenschlägt. 7. Irgendwann bin ich so stark, dass ich meinem Alten auch die Eingeweide rausprügeln kann. 8. Du siehst aus, als wärst du von 3 Wassertürmen gefallen. 9. An meinem 18. Geburtstag lege ich ihn flach. 10. 50. Genug. Ich stemme schon fast 70 Kilo. An meinen Bauchmuskeln arbeite ich auch. Schlag mich. Fest. In den Magen. Nein, danke. Na los, teste mich. Ich habe einen neuen Kanarienvogel. Ein Weibchen. Schlag zu. Ich habe sie Birdie getauft. Wie originell. Nun mach schon. Ha? Nur einmal. Nein. Fühl mal meinen Arm. Ganz schöne Muckis. Ich arbeite jetzt seit 3 Monaten dran. Ich bin kurz davor, dieses Ding auszuprobieren. Was soll das werden? Ein Ornithopter. Ein was? Ein Schwingenflügler. Eine Flugmaschine. Du musst mir dabei helfen. Ich habe das Ding aus einem Aluminiumrahmen gemacht. Kleinen Aluminiumrohren und aus Fahrradteilen. Wo hast du bloß das Aluminium her, Birdie? Falls du es noch nicht gehört hast, wir haben gerade Krieg. Wir brauchen das Zeug, um Flugzeuge zu bauen für den verdammten Krieg. Wir müssen ein bisschen üben. Ich ziehe den Ornithopter an, stelle mich auf eine kleine Plattform vorne auf dem Fahrrad und du fährst. Nicht dein Rad. Ich mach's nicht mit deinem Rad. Das ist so alt, es hat noch Reifen ohne Schläuche, verdammt nochmal. Es ist das schnellste Fahrrad in der Nachbarschaft. Das heißt noch lange nicht, dass du nicht wie ein Vollidiot darauf aussiehst. Wenn ich richtig schnell in Fahrt komme mit dem Rad, hebe ich beinahe vom Boden ab. Bin dann praktisch frei von Schwerkraft und Reibung. Ich sag dir was. Wir üben ein bisschen, wenn du mich schlägst. Nur einmal! Mit aller Kraft! Komm schon, Al. Hilf mir bei dieser Sache. Sie sind so wunderbar. So ganz verschieden. Einige heißen Choppers. Sie singen ihr Lied ganz laut mit offenem Schnabel und schließen ihn nach jeder Note. Andere heißen Rollers. Sie singen ganz tief im Hals mit geschlossenem Schnabel. Einige haben so einen seltsamen Körperbau, dass sie kaum fliegen können. Hörst du zu, Al? Scheiße. Ja. Eigentlich sollte ich nicht. 100 Milliarden Vögel, Al. 50 auf jeden Menschen. Und niemand scheint es zu bemerken. Ich mag Kanarienvögel wegen ihrer Art zu fliegen. Wellenartiger Flug. Er kommt beinahe zum Stillstand. Stürzt dann runter. Und dann beinahe wieder Stillstand. Wie Tarzan. Von Baum zu Baum, bloß ohne Liane. So würde ich gerne fliegen. Wenn ich einem Vogel irgendwie nah sein könnte. Wenn ich Vögeln so zugucken könnte, wie man einem Film zuguckt. Und mich irgendwie in sie hineinleben könnte, wüsste ich was drüber. Wenn ich einem Vogel nahe kommen könnte als Freund. Und dabei sein könnte, wenn er fliegt. Und fühlen, was er denkt. Dann würde ich auf eine gewisse Weise fliegen. Wir beide landen auf direktem Weg im Kittchen, wenn die Bullen rausfinden, woher du das Aluminium geklaut hast. Verstehst du, was ich meine, Al? Klar. Klar verstehe ich. Okay, Birdie, hier ist Al. Das weißt du genau, du Arschloch. Hast du wirklich vor, die ganze Zeit da rumzuhocken, mit den Armen zu flattern wie ein Kanarienvogel, während dieser Typ dich füttert? Möchtest du ihn füttern? Okay. Fang schon mal an zu piepen. Ich kann's nicht glauben. Okay, ich fütter dich. Komm schon, Birdie. Mach auf. Lass Mami etwas Brei in deinen Hals stopfen. Wird dir gut tun. Schau, Birdie, dieser Typ hier gibt mir die einmalige Gelegenheit, dich zu füttern. Mach auf. Okay. Okay, du magst den Löffel nicht, weil du ein Vogel bist, stimmt's? Dann kau ich eben vor und gib's an dich weiter. Hast du das mit deinen Vögeln nicht genauso gemacht? Komm schon, Birdie. Nimm schon meine Lippen. Das ist ja... Halt du dich hier raus! Siehst du? Geht doch. Du warst im Krankenhaus. Du hast gedacht, deine Vögel wären weggeflogen, weil niemand sie gefüttert hat. Deine Vögel sind nicht weggeflogen. In der Woche, in der du flach gelegen hast, bin ich einmal nachmittags bei dir vorbei. Ich habe gesehen, wie deine Mutter sie gerade in die Mülltonne geschaufelt hat. Vergiftet. Alle 25. Das war das einzige Mal, dass ich dich belogen habe. Bist du verrückt, Birdie? Hör ihm zu, Birdie. Aber was zum Teufel ist verrückt? Alfonso, sag dir, wie es sein wird. Wenn du ihn nur lässt. Kriege sind verrückt. Ohne Frage. Es ist so klar wie jedes Liebeslied. Hör seinem Lied zu. Es erzählt von Flüssen und dem Rauschen des Wassers und dem Klang der Felder und der Saat an ihrem naturgegebenen Platz. Es ist das Lied von jemandem, der fliegen kann. Du weißt, was sie in letzter Zeit in der Schule über den Vogelfreak erzählen. Es ist einfach nur blöde. Samen schlucken? Nur noch 3 Tage bis zum großen Showdown. Ich gehe nicht hin. Du kannst nicht zum Abschlussball gehen. Sag mal, haben die schon Eier gelegt? Ich warte noch, dass sie sich paaren. Wo wir gerade von Paaren sprechen. Es gibt etwa 20 Mädchen, die auf den Abschlussball wollen, aber noch keinen gefunden haben, der mit ihnen hin will. Meine Mutter wird langsam hysterisch. Fühlt sich persönlich beleidigt, dass ich nicht losziehe, mir für $5 ein Smoking leihe, für $1,50 eine Orchidee kaufe, um sie irgendeinem Mädchen anzustecken, das ich gar nicht kenne. Wie wär's mit Doris Robinson? Ja, und? Sie hat schon Eintrittskarten, zahlt ihre Orchidee selbst, kann Auto fahren und kriegt den Wagen ihres Vaters. Nachdem sie sich gepaart haben, legt das Weibchen innerhalb von 4 Tagen seine Eier. Ich muss sie die ganze Zeit beobachten. Nur den Smoking leihen. Doris hat schöne lange Beine. Für mich sehen die alle gleich aus. Wir reden hier über Doris. Nicht nur Beine. Arsch. Ein richtiger Arsch. Der Arsch einer Frau ist nichts weiter als ein überentwickelter Gluteus Maximus, damit Menschen überhaupt auf 2 Beinen laufen und sich hinsetzen können. Für mich ist alles, was sich hinsetzt, hässlich. Ein Vogel steht normalerweise, wenn er nicht fliegt. Er sitzt nie. Nur um Eier auszubrüten. Das macht wahre Schönheit aus. Über Titten kannst du das aber nicht sagen. Du hast mir den Unterschied zwischen guten und schlechten Titten gezeigt. Aber es ist nur eine Frage von Volumen und wie spitz oder flach das Exemplar ist. Nicht viel anders als bei einer Ziege oder einer Kuh. Nur ein bisschen unpraktischer. Birdie, du kannst es mit ihr machen. Ich kenne zwei Jungs, die es mit ihr gemacht haben. Doris sieht nicht so aus, als ob sie jemals fliegen könnte. Fällt Ihnen irgendwas zu seiner bizarren, zusammengekauerten Körperhaltung ein? Nein, Sir. Seltsam, nicht wahr? Ja, das ist es. Sagen Sie, Alfonso, war der Patient je im Konflikt mit dem Gesetz? Mit dem Gesetz? Nein, Sir. Ich habe einen Polizeibericht hier, in dem steht, dass Sie und der Patient in Atlantic City verhaftet wurden. Volltreffer. Dass Sie die Nacht hinter Gittern verbracht haben. Sie waren abgehauen zusammen. Versenkt. Nicht ganz, Sir. Wir wollten zum Ozean. Sie waren 3 Tage verschwunden. Wo haben Sie beide geschlafen? Am Strand. Unter den Sternen. Es war kalt. Ich will die Wahrheit hören, Sergeant. Er will hören, ob wir uns gegenseitig einen runtergeholt haben. Das ist die Wahrheit, Sir. Gut. Schenk ihm ein sizilianisches Lächeln. Nun, Sergeant, ich vermute, es kann nicht schaden, wenn Sie noch einen Tag mit dem Patienten verbringen. Man kann nie wissen. Haben Sie noch irgendwelche Ideen? Irgendwas aus der Vergangenheit, an das Sie sich erinnern? I get there thousands of 13-year-old fellows like myself in this country who have heard about Babe Ruth ever since the first time they learned there was such a game as baseball. It's a great honor to be here, just to be able to tell Babe Ruth how proud we are to have him back in baseball, back where he belongs. And to know that Babe Ruth is going to be with us kids, Sir, ich weiß von einer Sache, die den Patienten schon immer schwer beschäftigt hat. Ja? Er wohnte direkt am Zaun von unserem Baseballfeld, links vom Mittelfeld. Jedes Mal, wenn einer den Ball für einen Home Run über den Zaun geschlagen hat, hat seine Mutter den Ball behalten. Hat den Ball einfach nicht zurückgegeben. Dem Patienten war das schrecklich unangenehm, Sir. Hat sich jedes Mal bei jedem Einzelnen entschuldigt und geschworen, dass er die Bälle zurückkriegt. Er hat sogar Listen geführt über all die Leute, von denen seine Mutter Bälle einbehalten hat. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie seine Mutter dazu kriegen, diese Bälle hier runterzuschicken. Wie lange ist das her, Sergeant? Oh, das ging Jahre so, Sir. Mindestens 7. Es muss eine Menge Bälle in der Sammlung geben, Sir. Na gut, Sergeant. Ich schaue, was ich tun kann. Ich kann mir sein Telegramm schon genau vorstellen. Reden Sie weiter mit ihm über die Vergangenheit. Vielleicht stoßen Sie auf etwas, das ihn zurückholt. Bitte schicken Sie alle Basebälle. Stopp. Benötige sie zur Behandlung Ihres durchgeknallten Sohnes. Stopp. Major Weiss. Stopp. Thank you very much, ladies and gentlemen. You know how bad my voice sounds. Well, it feels just as bad. You know this baseball game of ours comes up from the youth. That means the boys. And after you're a boy and grow up to know how to play ball, then you come to the boys you see representing themselves today in your national pastime. The only real game I think in the world, baseball. Der Teich war fest. Schwarzes Eis. Auf dem Grund konnte man Forellen sehen. Es war so klar, es war, als ob man übers Wasser läuft. Hey Birdie, erinnerst du dich? Wir sind dann den Wasserfall hinaufgeklettert. Ich war dicht hinter dir. Du bist bis ganz oben hingeklettert und ich hab dich von hinten angeschoben. Dann bin ich ausgerutscht und wusch, den Wasserfall hinabgestürzt. Aber ich hab mich nicht verletzt. Du hast gesagt, der Teich da oben wäre wunderschön. Klar und glatt wie ein Spiegel. Das musste ich einfach sehen, also habe ich es nochmal versucht. Du hast dich auf den Bauch gelegt und dich über den Abgrund des Cliffs gelehnt, um mir die Hand zu reichen. Dann hast du angefangen, mich langsam zu ziehen. Deine Klamotten waren gerade so warm, dass sie am Eis kleben geblieben sind. Und wir hatten es beinahe geschafft, als ich etwas zu fest gezogen habe und du den Halt verloren hast. Wir konnten absolut nichts machen, also fingen wir an zu lachen. Ein paar Minuten haben wir das Gleichgewicht halten können. Dann sind wir runtergerutscht. Du kopfüber und ich auf dem Hintern. Als wir unten ankamen, waren wir zu schwer und brachen ein. Direkt durch das Eis. Du siehst fantastisch aus. Der Smoking sitzt wie angegossen. Ruf Doris an. Ich habe mir das Bein gebrochen. Mm-mm. Du bist einfach nur nervös. Du hast scheiß Angst. Ja, hab ich. Es wird laufen wie geschmiert. Ich weiß nicht, wie man mit Mädchen redet. Doris ist praktisch eine Frau. Noch schlimmer, Al. Ich kann's nicht. Bitte. Okay. Ich bin Doris. Was? Ich bin Doris. Und du bist du. Und du bist bei Schritt 1. Schritt 1? Schritt 1. Ihr sitzt im Auto. Nach dem Abschlussball. Es ist dunkel. Ihr parkt am See. Doris trägt noch immer ihre Orchidee und sie bittet dich, sie zu lösen. Ich kann Orchideen nicht ausstehen. Vergiss es. Verdammt nochmal, Birdie! Mach ihr die Orchidee ab! Wo? Direkt über meiner Brust. Könntest du mir bitte meine Orchidee abmachen, Birdie? Ja, na gut. Ich hab mich gestochen. Das tut mir leid, Birdie. Blutet es? Nur ein bisschen. Lass mich mal nachsehen. Gib mir deinen scheiß Finger, Birdie. Du hast dir in den Finger gestochen und nun lutscht Doris dran. Zuerst war es so, als würde ich's träumen. Sie lutscht an deinem Finger. Tagträumen. Und du lässt sie machen. In meinem Traum lebe ich in diesem Käfig mit den anderen Vogelmännchen. Ihre Bluse ist weit geöffnet. Ich mache Geräusche wie ein Vogel. Ich esse Körner. Jetzt beugt sie sich nach vorn und schaltet das Radio ein. Und? Ich lerne fliegen. Glenn Miller, Sunrise Serenade. Jetzt dreht sich alles um in mir. Doris dreht sich zu dir. Jetzt sind die Tage wie Träume. Und plötzlich weißt du, die Wirklichkeit ist jetzt der Traum. Du bist eine Kerze auf ihrer Geburtstagstorte. Und gleich wirst du weggepustet. Und in meinem Traum sehe ich mich im Sessel mit einem Fernglas. Ich kann mein Gesicht nicht erkennen. Du legst deinen Arm um sie. Aber ich kann mich anschauen. Du küsst sie. Solange ich will. Sie wartet nur darauf. Mein Ich im Sessel scheint nichts zu wissen von dem Ich im Käfig auf der Stange. Nun zu Schritt 2. Wie kann ich mich selbst an zwei Orten gleichzeitig sehen? Ich weiß jetzt, fliegen ist ganz anders als schwimmen. Du knöpfst ihre Bluse auf. Es ist mehr, als sich nach unten abstoßen. Luft unter die Flügel bekommen und sie runterdrücken. Knöpf ihre Bluse auf. Wenn du erstmal ihre Titten siehst. Es fühlt sich an, als werde man emporgehoben. Du glaubst es kaum. Bewege sich nach oben. Aber du kriegst deinen Ständer. Und Doris schiebt ihren Bauch genau da rein. Hinein ins Leere. Sie stöhnt. Und dann packst du dir sie. Einfach reintauchen. Ich bin kein Junge mehr. Ich will Doris nicht ficken. Du willst, dass ich Doris ficke. Wer weiß, was meine Mutter will. Aber ich gehe, okay? Ich pinne ihr die Orchidee an, ich tanze mit ihr. Aber mehr verspreche ich nicht. Hörst du sie? Sie ist was ganz Besonderes. Alles wird gut. Kein Problem. Vertrau mir. Wenn ich ein Vogel wäre, würde ich sie fragen, ob sie mich heiraten will. Und Sergeant, wie lief's gestern? Gut, Sir. Ich glaube, er hat mir zugehört, Sir. Woran wollen Sie das erkannt haben, Sergeant? an der Art, wie er da saß, Sir. Er schien mich zu beobachten. Ich habe keinerlei Besserung bemerkt, Sergeant. Aber bleiben Sie dran. Wir warten noch ein paar Tage ab. Wie geht's Ihrem Kiefer? Wenn ich jetzt sage, trittst du los. Wenn du am Rand der Müllhalde angelangt bist, trittst du fest in die Bremsen. Sehr fest. Da geht's über 12 Meter steil bergab, Birdie. Ich habe weder was zum Abendbrot noch zum Frühstück gehabt. Das sollte mir noch mehr Aufschwung geben. Warum springst du nicht einfach nochmal vom Wasserturm runter? Daran habe ich auch gedacht, aber ich brauche etwas Geschwindigkeit, um abheben zu können. Du solltest in der Lage sein, das Rad auf etwa 50 Stundenkilometer zu bringen. Du hast doch kräftige Beine. Lass den Unsinn, Birdie. Über die Müllhalde schaffe ich's. Aber ich will es auch über den Bach schaffen. Wenigstens hast du was zum Reinfliegen. Das ist nicht witzig, Al. Nein, echt nicht, Birdie. Mir wäre lieber, es wäre alles ein Witz. Echt. Vertrau mir. Ich habe jetzt wochenlang jede Nacht eine Stunde lang meine Schultern trainiert. Ich habe die Scapula gelockert, den Spannmuskel der Schultern und die Trapezie. Halt den Mund. Bringen wir es hinter uns. Dann los, Al. Birdie, weißt du noch, wie wir im Eis eingebrochen sind und du nicht mal eine Erkältung bekommen hast, während ich mir praktisch eine Lungenentzündung eingefangen habe? 3 Wochen musste ich im Bett bleiben. Ich habe dir das Leben gerettet, Birdie. Du wärst krepiert. Und wofür das Ganze? Hätte ich mir auch sparen können, oder? Denn letztlich lässt du dir von denen einfach ein großes Ei ins Hirn legen und dann hockst du dich hin, um es auszubrüten. Sieh dich doch an. Du bist ein Stück Scheiße. Nicht besser als wir, auch wenn du dich für was Besseres hältst. Du glaubst, ein Vogel hat mehr Würde, dann hör mir mal gut zu. Wenn ein Vogel Angst bekommt, fliegt er einfach weg, also verpasst er immer das Beste. Ein Vogel ist einfach ein Feigling, hörst du mich? Bloß ein Feigling. Er füttert sich. Das ist unglaublich. Er füttert sich. Ich fange erst an zu begreifen, Birdie, wie weit wir weg gewesen sind. Es geht sehr weit zurück und ein weites Stück liegt noch vor uns. Bist du okay, Birdie? Ja, ja. Mir geht's gut. Das hast du auch gesagt, nachdem du vom Wasserturm runtergefallen bist. Bist du dir sicher? Bist du okay? Klar bin ich mir sicher. Wenn man nur 45 Kilo wiegt, fällt man nicht sehr schnell. Vor allem, wenn man so viel Oberfläche hat wie ich. Ich bin überhaupt nicht schnell runtergekommen. Also ich hab mir fast das Genick gebrochen, als ich den Müllberg runtergerutscht bin. Hab so einer Ratte einen tierischen Schrecken eingejagt. Lass es uns noch mal versuchen. Du wirst draufgehen dabei und ich will nichts damit zu tun haben. Man kann auch den Bürgersteig runterfallen und dabei draufgehen, wenn man nicht weiß, was man tut. Ich weiß, was ich tue. Es ist alles nur eine Frage von Gewicht, Oberfläche und Dichte. Und darüber hinaus der Gewissheit, dass man es schaffen kann. Lass es ein paar Tage warten. Du musst das Ding erstmal wieder richtig auf Vordermann bringen, oder? Weißt du, was ich glaube, was falsch lief? Ich habe die ganze Zeit an dem Sägebock trainiert und völlig vergessen, dass ich meinen Körper steif in der Luft halten muss. Ich muss mir so eine Art Strebe bauen für meinen Bauch, gegen die ich mich dann stemmen kann. Klingt gut. Hey, deine Mutter ist doch nicht zu Hause, oder? Lass uns zu dir gehen und die Baseballe suchen. Goodbye, dear. I'll be back in a year. Cause I'm in the army now. Er hat sich selbst gefüttert. Das ist ein großer Durchbruch. Das müssen wir Weiß erzählen. Was zum Teufel wird Weiß tun, außer es in seinen Aktennotizen und in einer Schublade ablegen? Können wir es nicht für uns behalten? Vielleicht ist es besser für den Patienten, wenn der Arzt entscheidet. Auf keinen Fall. Was ist los mit dir? Vielleicht bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich unbedingt will, dass Birdie zurückkommt. Wie edel. Hör zu. Nächste Woche habe ich die nächste Operation. Das bedeutet, in ein, zwei Tagen muss ich hier weg und Birdie ist wieder allein. Weiß, dieses Stück Scheiße will Birdie nicht helfen. Er will ihn genauso, wie er jetzt ist. Birdies einziger Vorteil ist, Weiß rafft nicht, dass er ein Vogel ist. Wenn er das rauskriegt, hat Birdie echt ein Problem. Er ist kein Vogel. Ich weiß nicht mehr, was er ist. Ich weiß nicht mal mehr, was von ihm übrig geblieben ist. Oder von mir. Vielleicht bin ich der Vogel. Vielleicht sind wir alle Vögel und wir haben Birdie eingesperrt, weil er der letzte Mensch ist. 45. Unten ist oben, oben sind die Wolken. Singt ein Lied, frag nicht warum. 47. Berühre den Himmel, halt ihn fest. Streichle den Wind, flieg mit dem Licht. 49. Ich zähle. Ein Vogel kennt die Luft, ohne zu fragen. 50. Genug. Hier drin stinkt's, Birdie. Kein Wunder, dass deine Ma sich beschwert. Siehst du Pörter? Pörter ist das Weibchen, auf das ich gewartet habe. Ein Vogel scheißt alle 3 Minuten. Du hast 18 Vögel, von denen jeder alle 3 Minuten scheißt. Du brauchst frische Luft. Schau sie dir an. Pörter beobachtet mich. Sie sagt mir, ich bin ein Vogel. Sie will mich als ihr Männchen. Du kannst nicht mit einem Vogel gehen. Scheiße, Birdie, es wird langsam zu viel. Du hast nicht mal mehr Freunde. Niemand außer dem Spaghettifresser von der Redburn Road. Diesen Alfonso. Al. Ich heiße Al. Ich weiß, wie es ist zu fliegen, Al. In meinen Träumen kann ich fliegen. Wenn ich mit Lucy zusammen bin, dann fliege ich auch. Total doof, aber klasse Beine. Die kann steil nach oben springen und im Spagat landen. Ihre Spezialität als Cheerleader. Hast du jemals einen Kanarienvogel singen hören? Als ich Alfonso das erste Mal singen hörte, habe ich gedacht, es ist Wasser, das irgendwo fließt. Dann wurde der Klang immer voller, seinem langen, wogenden Ton. Dann brach er in 3 schluchzende, sanfte, melodiöse Töne aus. Diese 3 Töne haben gereicht, um mir das Herz zu brechen. Es ist nur ein Vogel. Und wenn er fliegt, es ist wie ein Akt persönlicher Schöpfung, ein Akt des Trotzes. Ich würde alles drum geben, allein in der Luft zu sein. Bevor ich wusste, wie es sich anfühlt zu fliegen, war ich allein. Ich meine nicht allein im Sinne von einsam, aber allein, als gäbe es mich nicht wirklich. Ich sah mir jahrelang dabei zu, wie ich so tat, als sei ich ich. Aber je mehr ich versuchte, ein normaler Junge zu sein, umso unsichtbarer wurde ich. Erst als ich anfing zu fliegen in meinen Träumen, fühlte ich mich nicht mehr allein. Wurde mir klar, wofür ich geschaffen bin. Das Fliegen. Tu mir einen Gefallen, Birdie. Früher hast du mir zugehört. Na los. Wir waren mal beste Freunde. Birdie! Warum kommst du nicht mehr vorbei? Schlag mich. Unten ist oben, oben sind die Wolken. Schlag mich. Sing dein Lied, frag nicht, warum. Nein! Ich schlag dich nicht. Ich bin nicht dein Alter. Lass mich los! Ich bin ein Freund. Verdammte Scheiße nochmal, Birdie. Ich schlag dich nicht. Dein Alter schlägt dich. Er schlägt dich die ganze Zeit. So. Und so. Es ist das, was du von mir willst? Dich schlagen? Und schlagen? Bis du italienisches Leder bist? So hart und fest, dass du nichts mehr spürst? Ist es das? Willst du genauso werden wie er? Hör auf, ey! Hör endlich auf! Es ist sowieso alles egal. Die Erde dreht sich und wir sind gefangen. Du bist verrückt? Wir werden immer wieder runtergezogen. Die Erde in uns ist zu stark. Du bist verdammt nochmal verrückt. Ja. Das Das ist alles, was ich noch habe. How you do, Elsa? Here we are again for our short rendezvous, and I wish to thank you for the nice things you said about the members of our orchestra. I'd like to add that you find all nationalities among them. There are even quite a number of boys whose parents came from Germany, Russia, Italy, and many other countries. But today they are true Americans, sitting side by side with their buddies, no matter who they are or where they came from. This is a true picture of the great melting pot America. In ein paar Tagen hau ich ab, Birdie. Sie nehmen mir dann den Verband ab. Keine Ahnung, was sie drunter finden. Der Arzt hat mir ein bisschen Haut vom Arsch an die Backe geklebt. Passt doch super zusammen, mein Gesicht und mein Arsch. Mir wird kein Bart mehr wachsen. Egal, ich habe genug Haare am Arsch. Mehr Haare als die meisten im Gesicht und jetzt habe ich auch noch eine Glatze am Arsch. Wer zum Teufel hätte gedacht, dass wir so enden? Was ist bloß schiefgelaufen? Here we are again. Wir sind schon wieder da. What do you say to my progress in the German language, Elsa? Ihre Fortschritte in der deutschen Sprache sind ausgezeichnet. Ich war mir immer so verdammt sicher. Ich bin ich. Niemand kann mich zwingen, irgendwas zu sein oder zu tun, was ich nicht will. Ich bin meinem Alten aber noch ziemlich ähnlich. Weißt du, Birdie, wenn ich nicht so gut da drin gewesen wäre, mir jahrelang was vorzumachen, würde es mir nicht so viel ausmachen. Aber so komme ich mir vor wie ein Idiot. Und du, du bist genauso. Guten Tag, Ilse, and hello everybody. Wie geht es? Danke sehr gut, Herr Major. Was bringen Sie zuerst? Musik? Ist das nicht schrecklich zu sehen, wie einfach es für Sie ist, aus uns das Gleiche zu machen wie aus allen anderen? Sie ziehen uns Klamotten an, drücken uns eine Knarre in die Hand, richten uns ab und dann sind wir nur noch Namen auf einer Kompanieliste. Dann fertigen sie uns ab und setzen uns wieder auf eine Liste. Auf die Liste der Entlassenen, der Verletzten oder der Gefallenen. Und es ist scheißegal, wer wir sind oder wer wir waren. Weißt du, Birdie, deine Alte hat tatsächlich alle Baseballe geschickt. War meine Idee. Rinaldi sagt, sie sind ganz verschimmelt. Sie muss sie vergraben haben. Jetzt heißt es leider wieder Abschied nehmen, Herr Major. Auf Wiederhören. Ich sage in meinem perfekten Deutsch auf Wiedersehen. Erinnerst du dich noch an das Lied, das du den Tauben unter der Brücke gesungen hast? Soll ich dich zum Lachen bringen, Birdie? Du weißt, ich kann nicht singen. Okay. Ich hab dich gewarnt. Warum kenne ich dich, Fremder? Durch welche Höhen sind wir geflogen? Vielleicht war ich der Himmel und du der Vogel. Bist du durch mich hindurch geflogen? Und du der Vogel bist durch mich hindurch geflogen. Warum sind wir nicht eins? Ich hab dich allein gelassen, Birdie. Am Ende. Es tut mir leid. Gib mir ein Zeichen. Wann wirst du mein? Sinnlos, das jetzt noch zu sagen, aber es tut mir leid. Ich musste einfach abhauen. Auch vor dir. Ich zieh mich jetzt aus, kleiner Vogel. Verstehst du mich? Spürst du mein Verlangen? Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann, Birdie. Ich fliege dir nach. Und du hältst inne und wartest auf mich. Ich bin hier, die Welt ist zum Greifen nah. Sie stößt ständig an mich, aber ich bin allein. Du wartest. Ziehst dich zusammen, um mich zu empfangen. Du weißt ja, wie sich das anfühlt, Birdie. Vor langer Zeit hast du es mal gewusst. Ich schwebe in der Luft. Dann sink ich in dich hinein. Nur für diesen kleinen Augenblick bin ich nicht allein. Das müssen Sie und ich nicht weiter diskutieren, Sergeant. Meine Entscheidung steht fest. Es funktioniert nicht. Der Patient zeigt keinerlei Reaktion. Wie es scheint, geht es ihm sogar schlechter. Er entgleitet mir. Er bewegt sich weniger, isst nicht mehr. Wir haben inzwischen alles veranlasst, um ihn nach Florida zu überweisen. Geben Sie mir noch einen Tag, Sir. Kann ich nicht. Tut mir leid. Nur 24 Stunden. Hören Sie mir zu, Sergeant. Es ist nicht möglich. Mir scheint, Sie sind zu emotional in die Sache involviert. Und zwar so, dass es für den Patienten und Sie selbst schädlich werden kann. Sie hassen ihn. Sie dürfen gehen, Sergeant. Warum? Weil er entkommen ist? Weil ihn da, wo er hin ist, niemand anrühren kann? Ganz recht. Verdammt nochmal! Wenn wir alle mit dem leben müssen, was wir gesehen haben, dann soll er das auch! Ich sag Ihnen was über meinen Freund, Sir. Er ist gar nicht entkommen. Keiner von uns ist entkommen. Ich sagte, Sie dürfen gehen. Nein. Was haben Sie gesagt, Sergeant? Ich sagte nein, Sir. Sie halten meinen Arm fest? Man könnte das als Angriff gegen einen Offizier bezeichnen. Wollen Sie das? Ich will meinen Freund zurück. Ihr Freund ist faktisch tot. Das könnte Ihnen auch bald passieren, Sergeant. Sie führen sich auf wie ein rasender Ehemann. Dies könnte Ihr zweites Gerichtsverfahren bedeuten. Sie haben mich gefragt, ob ich Angst habe. Ja, ich habe Angst. Die ganze Zeit, Sir. Sogar wenn ich schlafe und es nicht weiß. Was wollen Sie von mir, Sergeant? 24 Stunden. Also gut, ich gebe Ihnen einen Tag. Danke, Sir. Hallo, Birdie. Wie steht's? Endlich bereit zu reden? Erinnerst du dich, wer ich bin, du blödes Arschloch? Wir haben nur noch 24 Stunden und langsam langweilt es mich, die ganze Zeit über alte Kamellen zu reden. Willst du wissen, wie ein Typ wie ich überhaupt Sergeant wurde? Ich wette nicht. Aber du wirst es trotzdem hören. Als wir in Deutschland einmarschieren, wird mir klar, dass ich mehr Angst habe als die meisten Menschen. Und zwar Angst vor Sachen, gegen die ich nichts machen kann. Artilleriefeuer zum Beispiel. Typen, die Angst haben, einem in die Augen zu schauen, sitzen da im Granatenhagel, machen Witze und essen Schokoriegel. Sie haben Schiss. Richtig Schiss. Aber sie können damit umgehen. Mir kriegt die Angst bis in die Knochen. Ich habe sogar Angst, Angst zu kriegen. Der große, starke L verbringt seine Zeit damit aufzupassen, dass er sich nicht in die Hosen scheißt. Tief durchatmen, nicht stottern. Tief durchatmen, nicht stottern. Tief durchatmen. Jedes Mal, wenn ich mich gerade durchgerungen habe, mich einliefern zu lassen, für verrückt erklären zu lassen, werden wir von der Front abgezogen und ich versuche, mich wieder zusammenzureißen. Meine Hände zittern. Ich kann meine Waffe kaum nachladen. Die einzige Chance, da rauszukommen, ist getroffen zu werden. Ich habe so eine Scheißangst, dass seit 3 Monaten nichts Festes mehr durch mein Arschloch geflutscht ist. Wahrscheinlich werde ich nie mehr normal scheißen können. Hörst du mir zu? Verdammt nochmal, Birdie, was glotzt du dauernd durch dieses Fenster? Was siehst du eigentlich da draußen? Hast du schon mal deinen Captain vor deinen Augen in 5 Teile auseinanderfliegen sehen? Dem Typen neben mir wird das Gesicht weggefetzt. Ich krieg's zu fassen und versuch's rüberzuziehen an seine alte Stelle. Es fühlt sich an wie Gummi. Ist geschrumpft und passt nicht mehr. Ich schrei ihm zu. Fass dein Gesicht nicht an, aber er hat ja keins mehr. Es hat mich umgehauen. Aber ich mach weiter. Ich gehorche, wie alle anderen. Gehorche, bis ich getroffen werde. Und dann bin ich glücklich. So glücklich, dass ich anfange zu heulen. Es ist wie einschlafen, sich gehen lassen. Im Krankenhaus flicken sie mich zusammen, am Bauch, im Gesicht. Macht mir alles nichts aus. Stück für Stück können sie mich aufschneiden, nur bitte keine Schmerzen. Nehmt meinen Körper, hackt ihn in Stücke, aber kein Schmerz. Keine Schocks, kein Schmutz, kein Artilleriefeuer, keine Patrouillen. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Nach der 3. Operation erzählen sie mir von dir. Sie sagen, du bist unten in Kentucky und sie wollen, dass ich mit dir rede. Ich will nicht. Ich will niemanden sehen, der mich so gekannt hat, wie ich mal war. Ich muss lernen, mit der Angst klarzukommen. Sie gehört zu mir und es ist Schwachsinn, dagegen anzukämpfen. Und Dann fange ich an, mit dir zu reden und du bist ein ausgeflippter Vogel und der die ganze Zeit da aus dem Fenster starrt. Weit weg. Wie soll ich es denn schaffen, Birdie? Wie soll ich es denn schaffen, wenn du weg bist? Ich kann's nicht. Ich schaff's nicht zurück. Nun, du redest immer noch genauso viel Scheiße wie eh und je. Was ist das mit diesem ganzen Vogelscheiß? Erzähl mir nicht, du hast die ganze Zeit nur so getan, oder? Ich erwürg dich mit bloßen Händen. Stimmt. Ich hab so getan, als ob. Ich hab so getan, als sei ich ein Vogel. Nun tue ich so, als sei ich ich. Du bist wieder da. Du bist okay, Jesus Maria, was machen wir? Weiß hat seine Pläne. Er will dich hier festnageln, als größten Fall seiner Laufbahn. Er ist in Ordnung. Er hat dich hierher geholt und mir geht's jetzt besser. Ich bin kein Vogel und wenn ich beschließe, hier abzuhauen, gehe ich einfach. Du bist eingesperrt. Du kannst hier nicht einfach rausmarschieren. Ich komm schon raus. Das ist nicht das Problem. Das hier ist ein Knast. Da hinten sind zwei schwere Türen und dann gibt's noch die Stationstür. Rinaldi hilft uns sicher, aber vorne am Tor stehen Wachposten. Wenn du dir einbildest, du kannst über die wegfliegen, bist du immer noch nicht ganz dicht. Was ist eigentlich mit dir passiert? Wie bist du überhaupt hier gelandet? Es ist einfach passiert wie alles andere auch. Als wir auf Waiheke einmarschieren, werde ich getroffen. Ich wach auf, ich liege in einem Zelt, kochend heiß, alles gelb durch die Sonne. Reihenweise Feldbetten. Leute stürmen vorbei, Gewehrsalven. Ganz hinten im Zelt ein Geräusch. Ein japanischer Soldat. Er läuft die Feldbetten entlang. Kein Schrei, nur das Geräusch und das Reißen von Stoff. Jedes Mal, wenn sein Bajonett durch ein Feldbett sticht. Ich krieche unter dem Zelt durch und renne los. Ich renne und renne, bis ich nicht mehr rennen kann. Und dann fliege ich. Ich fliege an den Japanern vorbei, über das Zelt in den Dschungel hinein. Ich schaue zurück und sehe das Zelt im Sand und das Wasser glitzern. Alles ist so klar. Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich dich hier über Tauben reden höre. Was ist wirklich passiert? Das ist das, was passiert ist. Ich will dich nicht anlügen, ja? Jesus Maria. Na gut. Vielleicht habe ich mir den Teil übers Fliegen ausgedacht. Du weißt, Birdie, ich habe Weiß gebeten, die ganzen Bassbälle hier runterzuschicken. Du hast es mir erzählt. Von diesen Bällen habe ich geträumt. Ich bin mittendrin aufgewacht und habe den Traum dann einfach weiterlaufen lassen, so wie du das mit deinen machst, wenn sie gut sind. Wenn wir die Nummer bringen, ist Weiß reif für die Anstalt. Zuerst überrede ich Weiß, dass er die Bassbälle in dein Käfig schleppt, um zu sehen, was passiert. Am nächsten Morgen kommen Weiß, Rinaldi und ich in deine Zelle. Weiß steht da. Wipp von den Zähnen zu den Fersen, als würde er die Luft ficken. Rinaldi macht die Tür auf und du hüpfst zu uns rüber, um den Karton herum und schnüffelst an den Bällen. Dann kommt dein großer Auftritt. Du spreizst die Beine über der Schachtel und setzt dich mit dem Arsch obendrauf wie eine Henne auf ihr Nest. Weiß kritzelt was in sein Notizheft. Dann hebst du deinen Arsch ein Stückchen hoch, langst unter dich und ziehst ein Baseball hervor. Du schaust ihn dir an. Ich schreie, unfruchtbar! Und knallst Weiß den Ball direkt an den Kopf. Unfruchtbar! Die Brille fliegt ihm vom Kopf. Gerade als er versucht, sie wieder aufzusetzen, unfruchtbar! Kriegt er wieder einen an den Kopf. Er kippt hinten über, wie von der Axt gefällt. Seine Brille hängt an einem Ohr runter. Als er gerade wieder auf die Beine kommt, schnappt sich Rinaldi einen Ball. Unfruchtbar! Und Weiß wird diesmal an der rechten Arschbacke getroffen. Der Ball springt in deine Richtung. Ich fange ihn und schmeiße ihn gegen das Fenster. Foul! Neuer Aufschlag! Unfruchtbar! Chaos bricht aus. Die Bälle knallen gegen die Glühbirne, gegen die Decke, gegen Weiß. Schneid ihm den Weg ab. Drück ihn weg, renn ihn um. Pass auf den Schläger auf. Und dann? Hau drauf! Laufen wir zur Tür raus und sperren Weiß ein. Wie war's damit? Für dich schmeiß ich Weiß keine Baseball an den Kopf. Wie oft musst du deinen Alten eigentlich noch umnieten? Okay, Superman. Was schlägst du vor? Fliegen wir einfach über die Mauer und tun so, als sei das alles nicht passiert? Wie wir hier rauskommen, ist unwichtig. Wichtig ist, dass wir zusammen sind. Wir beide. So, wie es sein soll. Okay, Birdie. Es gibt uns wieder. Dich und mich. Wie endet die Geschichte? Ich sag's dir. Wir klettern aufs Dach. Ich wusste es. Hör mir zu, Al. Wir klettern aufs Dach. Ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint. Am Himmel große, weiche, fette Wolken. Plötzlich spüren wir, etwas geschieht mit unseren Körpern. Es fühlt sich gut an. Ein Kribbeln, das sich langsam von den Fußsohlen rauf durchs Rückenmark zieht. Du reichst mit deiner Hand über den Kopf bis zum Nacken. Dann fängst du an zu ziehen. Ein riesengroßer Reißverschluss. Du ziehst ihn auf, über den Kopf, übers Gesicht, über die Brust, über den Bauch bis in den Schritt. Birdie. Dann schlüpfst du aus deinem Superman-L-Anzug. Du stehst da, im Licht der Sonne. Und du bist wunderschön. Du bist schlank, mit langen, starken, geschmeidigen Muskeln. Und du bist mit goldenem Flaum bedeckt, wie ein Entenjunges. Du springst zum Rand des Dachs und gibst mir ein Zeichen. Wenn ich jetzt sage, trittst du los. Ich folge. Und dann gleiten wir mit gestrecktem Rücken. Warum springst du nicht einfach nochmal vom Wasserturm runter? Ich nicht, Birdie. Ich springe von keinem Dach runter. Ich auch nicht. Also was machen wir dann, Birdie? Du solltest in der Lage sein, das Rad auf etwa 50 Stundenkilometer zu bringen. Wir gehen zum Eingang und geben den Karton mit den Baseballen ab. Dann spazieren wir raus. Einfach so? Einfach so. Gib mir einfach ein Zeichen. Und was passiert dann? Nichts, Al. Der Rest unseres Lebens. Ist das alles? Jetzt, Al! Jetzt! Birdie von William Wharton. Hörspiel nach der Bühnenfassung von Naomi Wallace. Aus dem Amerikanischen von Falk Richter. Al, Barnaby Metschorat. Birdie, Daniel Brühl. Rinaldi, Florian von Manteuffel. Weiß, Hans-Peter Halwachs. Schnitt, Hermann Leppich. Ton, Alexander Brennecke. Regieassistenz, Judith Lorenz. Hörspielbearbeitung und Regie, Norbert Schäffer. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.